Sophia und Mark sprechen über ihre Arbeit. Hey, was ist denn mit dir los? Ach, ich habe viel zu wenig geschlafen und stehe total neben mir. Aber das ist eigentlich nicht das Problem. Ich habe die halbe Nacht versucht, ein Problem in meinem neuen Projekt zu lösen, aber es hat nicht geklappt. Die Arbeit hätte ich mir wirklich sparen können. Das tut mir leid zu hören. Wann ist denn deine Evaluation? Nächsten Montag. Eine gute Beurteilung kann ich mir jetzt abschminken. Das stimmt doch gar nicht. Du hast doch eine super Arbeit gemacht in den letzten Monaten. Tja, aber ich kann meinem Chef keine Ergebnisse zeigen. Und ich wollte ihn eigentlich um mehr Gehalt bitten. Das kann ich jetzt total vergessen.